must comply. Freedom is irrelevant. Self-determination is irrelevant. You must comply. Someday it sinks. Freedom is irrelevant. Die XXL Club Night heute im Spezial und zwar live vom Hafentunnel hier in Frankfurt. Das waren zwei hammerharte Stunden, zwei laute Stunden, zwei heiße Stunden hier im Tunnel mit DJ Rush. Es ist wie in der Sauna, aber Leute, wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt vorbei, es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall immer noch vorbeizukommen hier. Es sind auch genug Tickets da und das hier sind die ersten Töne von unserem Pitch-Controller Chris Liebing. XXL Club Night live heute vom Hafentunnel. Und jetzt habe ich hier einen Menschen bei mir stehen, einen der Mitveranstalter, Sven Feeth. Sven, wie geht's dir? Ja, super. Schönen guten Abend da draußen. Hallo. Sag mir mal was zum Tunnel. Ich bin hier durchgegangen. Es ist Wahnsinn. Es sieht bunt aus. Es ist richtig freundlich. Was habt ihr gemacht? Also wir haben uns auf jeden Fall noch mehr Mühe gegeben als letztes Jahr. Cocoon Club at Hafentunnel 2001 ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein voller Erfolg bis jetzt. Der Chris spielt gerade, der Rasch hat vorher doch bewiesen, dass er kein Bäcker ist, sondern ein Zimmermann. Hat wieder alles zusammengenagelt und das hat er gut gemacht mit viel Stil. Und ich muss sagen, ich bin auch jetzt schon ein paar Mal durchgelaufen und wir haben den Scooty Optics dabei diesmal, der die ganzen Installationen gemacht hat, die Projektion und so weiter. Wir haben Stelzenläufer dabei aus England, wir haben die Röhrentänzer da, was ein super Effekt ist auf der Bühne. Wir haben die Bühne vergrößert, wir haben am Sound noch mehr gearbeitet, am Licht, an der ganzen Atmosphäre einfach. Und das merkt man auch, es kommt auf jeden Fall noch ein besserer Vibe rüber als letztes Jahr. Also das verspricht auf jeden Fall einen super Erfolg hier. Sven, wann legst du auf? Ich fange um 5 Uhr an. Was ist mit Karl Cox? Karl Cox ist in Amerika und der hat, muss ich sagen, unser guter Karl, der hat so Allüren, der verpasst ganz gern mal seinen Flieger. Und wenn man das in Amerika macht, dann hat man dann ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Anschlussflug, speziell wenn es nach Europa geht und dann auch vom die sind ja etwas hinter unserer Zeit und das holst du natürlich dann im Flieger auch nicht mehr auf. Und von daher bin ich jetzt extra aus Ibiza eingeflogen und bin dafür in Karl eingesprungen. Eigentlich wäre ich heute noch in Ibiza. Also ich denke mal, du kannst den Karl gut entschädigen. Ja, und ich muss mich natürlich auch dafür entschuldigen. Das tut mir natürlich auch leid, auch für die Leute, die jetzt ja auf den Karl gewartet haben. Nichtsdestotrotz, ich werde mein Bestes geben, werde morgen Abend auch da sein. Und wir werden trotzdem eine gute Nacht haben. Und ich wünsche das dem Karl, dass er, er verpasst halt ein bisschen was. Und ich habe es ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, Karl, weißt du, geben uns so viel Mühe. Diese Veranstaltung ist nur einmal im Jahr. Es ist eine Ausnahme. Was gibt es nur in Deutschland, in Frankfurt? Und da muss man echt mal Frankfurt auch nochmal loben. Und wir haben hier die Stadt hinter uns und selbst die Grünen, die stehen hier lachend hier rum. Und wir haben alle eine gute Zeit zusammen und da verpasst er leider was. Na gut, okay. Also, dann freuen wir uns auf dein Set. Ja. Möchtest du mir noch was sagen? Ja, ich weiß gar nicht, wer da draußen überhaupt zuhört. Normalerweise solltet ihr alle hier sein. Aber wir sehen uns dann bestimmt morgen Abend. Alles klar. Okay, dann viel Spaß beim Auflegen. Dankeschön. Tschüss. XXL Clubnight Spezial. Heute live aus dem Hafentunnel hier in Frankfurt. Jetzt habe ich hier einen neben mir sitzen. Einen der wichtigsten Männer hier heute Abend, Matthias Grein, Mitveranstalter. Matthias, hallo, grüß dich. Hallo, Martin. Matthias, erzähl mal. Der Sven hat vorhin schon was erzählt über den Tunnel, wie er geschmückt ist und so weiter und so fort. Ihr habt die ganze Sache hier veranstaltet oder veranstaltet das Ganze hier. Ist das viel Aufwand und so weiter und so fort? Erzähl mal. Das ist schon ein Riesenaufwand. Wir haben angefangen am Donnerstag früh. Die Jungs haben jetzt die ganze Nacht durchgearbeitet und ja, heute einen ganzen Tag. Und jetzt ist alles heute Abend fertig gewesen und wir sind sehr zufrieden. Bist du mal durchgegangen? Wie voll ist es denn? Sehr voll. Ich habe noch keine Zahlen, aber es ist sehr voll. Es ist voller als letztes Jahr. Und die Stimmung ist super. Wir sind alle zufrieden. Die Deko ist toll. Das Outfit vom Tunnel ist noch mal teurer und schöner als letztes Jahr. Und haben wir noch Platz eigentlich für ein paar Leute oder ist es schon zu voll? Nee, zu voll finde ich es nicht. Aber es ist schon, also vorne an den DJ-Pulten und an der Live-Bühne, die auch viel größer ist als im letzten Jahr, ist es doch sehr voll. Aber weiter hinten und so ist noch ein bisschen Platz und es ist schon okay so. Zum Wohlfühlen, sagt er. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, Leute, kommt vorbei. Wir haben noch genug Karten hier und ich würde mal sagen, viel Spaß noch mit dem Chris.